Ich hatte die Idee, dass wir einfach mal so ein bisschen WG-Life nach draußen bringen. Für alle die, die praktisch jetzt nicht hautnah dabei sind, damit ihr so ein bisschen wisst, was wir hier eigentlich machen. Heute waren wir auf der Frankfurter Buchmesse. War ein echt schöner Tag, muss man sagen. Sommer, Sonnenschein, hat Spaß gemacht. Ich war da zusammen mit zwei Gestalten aus meiner WG. Das ist einmal die Julia. Sag mal bitte Hallo. Hallo. Okay. Und einmal der Christian. Hallo zusammen. Genau. Ja, vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen, damit jeder weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Julia, du kannst ja beginnen. Ja, ich bin die Julia alias Jules, 21 Jahre alt noch, werde im März 22. Uiuiui. Ich gehe in die Evangelische Fachhochschule in Darmstadt, habe das Zimmer ganz oben links in unserem Haus. Wir haben Haus übrigens. Ja, wir sind stolze Hausbesitzer. Und meine Hobbys sind Jetzt darfst du mich lügen, lesen, Hörspiele hören, auf Festivals gehen hin und wieder und Freunde treffen. Ja, und ja. welches Motorrad hätte Motorrad fahren? Okay. Und ich grüße alle, die mich kennen. Das kommt erst am Ende normalerweise. Okay, jetzt gehen wir mal weiter mit Christian. Christian, wer bist du? Ja, ich bin der Christian, 22 Jahre alt. Wohne hier, bin hier Mitleidender in dieser WG. Ja, das Hier an sind der wir TU alle. Darmstadt. Also studiere da bald Elektro, also studiere schon Elektrotechnik dort. Seit 2 Wochen, ne? Seit 2 Wochen, genau. Du warst doch ab und zu mal da, ne? Ja, Also Mathe ab und zu Focus, auch mal ne? nicht. Mathe Focus war ich da. Okay. Ich war immer da. Also Fokus, ich habe da schön mitgemacht. Ne? Okay, ja. Das muss ich großartig zu meinen Hobbys sagen. Ich lese gerne, tue Du hast sonst nur lernen, lernen, lernen. einen Mac-Computer. Oh ja, ich habe einen Mac, aber das, was für wen Das interessiert das? interessiert doch alle heutzutage. High Society. Ich habe ganz viel Sorten, ne? Ja, Und okay, du euch? dann wissen wir jetzt Bescheid. Ja. Ja, ihr könnt ruhig weiterreden. Ja, du hattest ja die Idee, Christian, auf die Buchmesse zu gehen, Ja, ne? absolut spontane Idee. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du irgendwas schon mal von der Buchmesse gehört? Ja, werde nicht. Da wurde ich halt schon immer Klar, mal drauf, aber ne? Und da habe was ich. hast du gehört zum Beispiel? Ach. Gutes, schlechtes. Ich habe sehr viele gute Sachen gehört von der Buchmesse. Ich wollte eigentlich schon immer darauf, da ich eigentlich nicht hier aus der Gegend komme, aus der Umgebung von Frankfurt, sondern aus Förde. Hatte ich bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, dahin zu gehen. Ja. Da die ja momentan quasi ist. Und ich ja jetzt praktischerweise hier wohne, habe Ja. ich mir gedacht, gehst du mal hin. Und da ich nicht allein hingehen wollte, habe ich euch zwei Land geschleppt quasi. Okay, ja. Ja, war eine super Idee, oder Jules? Was sagst du dazu? Ja, aber es waren mir dann doch zu viele Menschen da heute. Das war etwas anstrengend. An sich eine schöne Sache, aber ich hätte es schön gefunden, wenn ich fast leere Gänge vor mir gehabt hätte. Das Aber kannst du ja das. nicht erwarten von so einer Ausstellung, oder? Ja, aber es wäre halt schön gewesen. War ein bisschen anstrengend, zu viele Leute und ich habe mich nicht gut orientieren können. Ich glaube, du wolltest da lieber mal eine Nacht lang ganz für dich allein eingesperrt sein. Das wäre richtig cool. Das wäre cool. Aber Das wäre ohne aber Licht nur mit. gruselig. Ohne Licht, ne? Das Ja, ist ja auch das, keine ja, nee, da Taschenlampe. brauche ich auch nicht hin, dann, das kann ich ja nicht lesen. Ja, Christian, wie fandest du es denn insgesamt? Ja, ich fand es eigentlich ganz Buchmesse? cool. Also war Ja. wirklich etwas viel da, so an Besuchern. Aber ansonsten Ja. war es gar nicht mal so schlecht. Ein paar Ja. lustige Momente. Was war denn lustig besonders? Der Typ von der Bildzeitung am Eingang, den fand ich sehr lustig. Ja, da musst du mal kurz was Das dazu habe ich da nicht erzählen. erwartet. Wie, wieso denn lustig? Was war denn da genau? Was Ja, ist denn da vorgefallen? das habe Das ich in wissen dem unsere Moment echt nicht erwartet, dass mir da Hörer ja vorne eine nicht. Bildzeitung vor dem Eingang angeboten wurde. Ja. Ich quasi dann zur Hälfte des Eintrittspreises hätte reinkommen können, was ich aber allerdings auch nicht irgendwie nicht wirklich geglaubt habe. Ich glaube, das hätte auch gar nicht gegangen. Ich glaube, das Also, wäre jetzt schon geklappt. ach, ich Also, weiß es nicht. Also ich ich war finde da den Eintrittspreis skeptisch. ganz schön teuer. Ja, Ja, in ich der das noch Euro. an dieser Stelle 14 sagen. Euro. Mit 14 Euro. ohne Studentenrabatt, den gibt es Das nicht. ist eine Unverschämtheit, ne? Ja. Also, Aber es da gibt kommt schlimmere der Orte. reiche Sack genauso teuer rein wie der Student. Ne? Das kann es Ja. ja nicht sein, eigentlich. Ja, was hat euch denn genau am besten oder besonders gut gefallen an der Messe? Wenn ihr mal so einen Punkt rausnehmt. Also es war sehr Zusammenfassend. interessant, dass da viele bunte Leute rumgelaufen Ja? sind. Ja, sehr Was viele sind das? Ich habe Cosplayer. das Wort vergessen. Sehr viele Cosplayer, so nennt man das. Cosplayer? Wer es nicht weiß, der soll es googeln. Wie sehen die denn aus? Wie Manga-Figuren. Ja? Oder Cos, was haben die ich erkläre es so mal, warte, an? ich google das mal eben. Okay. Ja? Also, Ich erkläre es mir. Cosplayer, das sind Menschen, die sich nach ihren Lieblings-Manga-Figuren, also in den meisten sind es Manga-Figuren. Was sind Manga-Figuren? Das Mangas sind sowas Ähnliches wie die japanische Version eines Comics. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Manga und Anime. Anime ist die Fernsehserie, Manga ist, frag mich nicht, woher ich das weiß. Das Buch, was man von hinten nach vorne Manga macht. Ist das Buch, was man von hinten nach vorne liest, das mit den Bildern. Und diese Leute verkleiden sich halt an ihren Lieblings-Manga-Figuren. Ne? Ach, Manga-Pornos. Oh ja, ja, hier, bitte. Das, davon wusste ich jetzt aber nichts. Klar, ne? Die haben immer ganz rote Backen. Schön, jetzt okay. Die mal ja, danke schön. Ey. Nein, und es sind aber nicht immer unbedingt Manga-Figuren. Ich habe heute zum Beispiel auch jemanden gesehen, der sich als Daniel Jackson verkleidet hat von Stargate. Ja, ich wollte also sagen, die sind querbeet einfach. Einfach querbeet verkleidete Leute da. Ja. Also das war sehr lustig. Das war lustig. War interessant. Ja, teilweise war es lustig, teilweise war es interessant. Und gruselig. Ja. Der eine hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, der mit dem weiß geschminkten Gesicht, der Kette. Der hatte doch eine Kette, oder? Ja, und mit der er die ganze Zeit geklippert und geknistert. Ja, der war ekelhaft, der war richtig eklig. Wie Michael Myers. Ja. Der Tod in Person. Ja. Ja, und was ich auch gut fand... Die Menschen können ja nicht alles gewesen sein an der Messe, was gut war, oder? Jules? Nee, ich fand noch gut, dass so viele Bücher da waren. das fanden wir alle. Ja, das war schön. Und dass es so viele Sachen auch umsonst mitzunehmen gab. Mhm. So Karten und Lesezeichen. Und Hörbücherproben. Hörbuchproben. Hörbuchproben. Und ja, alles Mögliche konnte man auch umsonst sich mal mitnehmen und reinhören. Und ich fand auch schön, dass Autoren hier und da saßen, mit denen man reden konnte. Ich hatte so mit einem mich mal unterhalten. Ach ja, mit welchem hast du dich unterhalten? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er hat ein Buch geschrieben. Oder mehrere, aber zwei davon habe ich mir gemerkt. Einmal irgendwas mit die Angst vom weißen Mann. Da geht es darum, dass die Europäer und so immer, also das war ja mal das Land der Dichter und Denker und in ärmeren Ländern denken das manche halt immer noch, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so, weil manche wissen eher, wer Dieter Bohlen ist und nicht mehr, wer Heinrich Böll ist. Also die Bildung geht ein bisschen flöten. Ja, und das hat er so ein bisschen in dem Buch beschrieben, wie das andere Länder wahrnehmen, wie es in Europa so abläuft. Das ist ja cooler. Und dann hat er noch eins gemacht über McDonald's. Irgendwie, dass McDonald's sagt, sie kriegen kein Fleisch aus Dritte Weltländern oder so. Aber das stimmt nicht, hat er rausgekriegt. Also so ein Enthüllungsbuch. Ja, auch. Und da wird McDonald's mal ein bisschen in die Mangel genommen. Das geht damit auch in Schulen zu Jugendlichen und erzählt dazu was. Ganz spannend und kritisiert ein bisschen, aber... Ja, irgendwie so. Der war sehr nett. Also ich fand schön, dass hier und da halt die Autoren bei ihren Büchern dabei waren und dazu was gesagt haben. Christian, hast du noch was dazu? Ja, es gab halt noch einige Lesungen von Büchern. Ja. Unter anderem teilweise auch von mehr oder weniger prominenten Leuten. Aus einem Sprungbrett für ein bisschen weniger Bekannte, meinst du? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind alle ziemlich bekannt, ne? Mehr oder weniger, die da auftreten. Was ich halt noch gut fand für... Leute, die vielleicht sich gerne mal als Schriftsteller betätigen wollten, das gab es ein sehr großes Beratungsangebot für zukünftige Schriftsteller und auch Angebote wie zum Beispiel Books on Demand waren doch relativ stark vertreten, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Okay. Und ja, ich fand den argentinischen Pavillon dann auch noch sehr schön, muss ich sagen. Es war eine Art Fotoausstellung, das war der Hauptraum, im Hauptraum eine Art Fotoausstellung mit Bildern aus der Landschaft, Bildern aus der Geschichte des Landes. Und auch vielen Zitaten aus Büchern der argentinischen Literatur. Waren aber auch ins Deutsche übersetzt. Konnte natürlich man also ins Deutsche auch übersetzt. Als Spanisch, Englisch und Deutsch. Unwissender Deutscher könnte man das verstehen. Ja, Probleme, gab es irgendwas, was ihr kritisieren würdet? Was ihr anders machen würdet? Vielleicht? Ja, Getränke und Essen günstiger. Mhm. Viel zu teuer. Wie teuer waren die, weißt du das? 2,70 Euro für einen 0,2 Liter Orangensaft. Ich habe ihn mir nicht gekauft, nein. das ist Cola gekauft. Ich habe mir Cola gekauft, dafür die ich dann 3 Euro bezahlt habe. Für 0,4 Liter allerdings. Mhm. Na gut. Das war halt echt doof. Sonst? Die Gänge war viel zu stickige Luft. Viel zu stickige Luft. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht Fenster mal aufmachen könnte. Es war wirklich nicht so gut zu ertragen. Und was ich auch nicht schön fand, ist, dass man, wenn man sich einmal entschieden hätte, das Gelände zu verlassen, dass man mit der Karte nicht mehr da reingehen können. Mhm. Und noch ein Kritikpunkt. Jetzt aber los. Ich wollte nochmal Geld abheben und bis ich an irgendeinem Automaten war, es gab da irgendwie nur zwei Automaten in dem einen Haus. Das war wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wie lange ich nach diesem Ding gesucht habe und mich wieder durch die Menschenmassen quetschen musste. Das war blöd. Mhm. Dass man da irgendwie mehr aufrüstet oder vorher schon irgendwie gezeigt bekommt, dass man nicht mehr raus kann, um sich nochmal eine Bank zu suchen. Irgendwie so. Ja, Christian, würdest du das denn unseren Hörern empfehlen, auf die Buchmesse zu gehen, nach Frankfurt extra zu fahren, vielleicht auch von ein bisschen weiter weg? Ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt vielleicht mal jedes Jahr nach Frankfurt fahren. Einmal im Leben sollte man sowas halt gemacht haben. Ne? Gerade besonders, wenn man halt quasi praktischerweise ab sofort um die Ecke wohnt. Ja. Ich werde jetzt nächstes Jahr wohl auch nochmal hingehen. Also nochmal? Ehrlich, das tust du dir nochmal an? Ja, natürlich tue ich mir das nochmal an. Ich tue mir das sowas wieder mit euch beiden an. Ne? Ja, das müssen wir uns noch überlegen. Das müsst ihr euch nicht überlegen, was genau ihr beide nächstes Jahr nochmal mitkommt. Da ist Island eher dann erst nächstes Island? Jahr. Ach, Island? Ach ja, das wusste ich gar nicht. Hm. Ja. Das war, ja, okay. Ansonsten schließe ich mich hier der Julia an. Ja, ja, ist ja schön, so viel Einigkeit. Bei der Kritik. Bei der Kritik. Ja, ja. Das sind so wenig die Punkte, die ich jetzt auch erwähnt habe. Also da kann man eigentlich nicht mehr wirklich viel hinzufügen. Ja. So. Darf ich noch mein Buch vorstellen, ja, was klar. ich mir gekauft habe? Genau, stell mal dein Buch vor, in Vertretung des Autors. Ich habe mir gekauft von Denise Theriot. Irgendwie so. Das Lächeln des Leguans. Ja, aber du hast das ja noch gar nicht gelesen. Du kannst unseren Hörern ja jetzt keine Inhaltsangabe machen, oder? Doch. Das musst du schneiden. Kanada. Am Strand des St. Lawrence Golfes schließen zwei Jungen enge Freundschaft. Immer tiefer tauchen die beiden in ihr eigenes Universum ein, bis sich der eine in seiner Traumwelt zu verlieren droht und die Loyalität seines Freundes auf eine harte Probe stellt. Le Libraire sagt dazu, große metaphorische Kraft und wunderbar einfallsreich. Dieser Roman rüttelt auf, er ist eine kleine Offenbarung. Ich werde ihn im Moment noch nicht lesen können, weil ich jetzt noch die Rote Zora momentan angefangen habe. Okay. Und da bin ich noch ziemlich weit am Anfang. Das kann also noch dauern, bis ich das Lächeln des Leguans lesen kann. Das Buch hat 13 Euro gekostet. Ja. Also auch du würdest sagen, geht alle auf die Buchmesse. Ja, man kann sich's mal angucken. Aber vielleicht nicht einen Sonntag. Ich weiß ja nicht, wann man sonst noch dahin gehen kann. Aber ich glaube, Sonntag ist echt... Gestern noch hingehen kann oder an den vorherigen nicht öffentlichen Tagen. Ja. Aber Sonntag ist ja echt so ein Familientag. Das war zu heftig heute. Ja. Aber ansonsten sehenswert. Einmal kann man da im Leben mal hingegangen sein. Also nicht die volle Begeisterung schließe ich so draus, aber schon ja, du war, nicht, Mensch, war kein verschwendeter Tag, sagen wir es mal so. Nein, ist eine schöne Sache, was mich halt nur genervt hat, sind die Leute gewesen, die Menschenmassen. Von daher nicht die hundertprozentige Begeisterung. Es hat mich sehr angestrengt heute, meine Füße tun mir weh. Ja, du hast dich ja danach auch noch gedatet. Ja. Ja, ja, was habt ihr denn eigentlich von diesem einen Mädchen gehalten, das so ein roten Umhang anhatte, der wirklich ganz knapp nur über die Schenkel gereicht hat. Das was lustig, haltet das ihr davon? Das war natürlich klar, was dir das zuerst noch fällt. Ne? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe die gar nicht gesehen, dass du das so auffällst. Das war ja klar. Ne? Ich habe es auch erst dann gesehen, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja, ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Was haltet ihr davon? Ist das okay? Das ist kostbar. Aber für die Jahreszeit ist nicht so gut. Die kriegt jetzt bestimmt eine Blasenentzündung. Ja, heute war es warm. Wer weiß, wo die saß. Ja, aber der Boden ist nicht warm. Weißt du, die saß. Ja, wenn sie sich auf eine Mauer gesetzt hat, dann hat sie mit Sicherheit jetzt eine Plan. Naja, die sind da ja rumgesprungen und haben gesprungen. Halt haben ihre so Röckchen hochgeschmissen. Zum Beispiel. Ja, also, ja, jedem das seine, aber ich fand's. Für mich wäre es zu knapp. Ja, aber trotzdem kann man so rumlaufen, das ist okay. Oder ist das anstößig irgendwie der Öffentlichkeit? Was würdet ihr da mal sagen? Naja. Gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man ne? Ja, nee, man sich nicht da kleidet, nicht. Ne? Da nicht, also es war okay. Das war Bestandteil der Verkleidung. Aber es war schon knapp, also meine muss Güte, man echt sagen. Dann, also ich habe jeden so einen Typ mit behaarten Beinen im kleinen Schwarzen gesehen, also. Okay. Das ist Cosplay, Mann. Ja, also ganz nackt wäre jetzt auch nicht so toll gewesen, weil ja quasi Familientag, da waren noch viele Kinder da. Aber das geht. Das geht alles. Okay, ja, da sind wir mal offen. Alles klar. Ja, dann können wir eigentlich für heute schon schließen. Das ist unsere erste Sendung. Hier aus Jules Zimmer. Ganz ja, oben. Live aus Jules Zimmer. Genau, live. Wir schneiden noch nichts raus. Christian wollte übrigens klauen, das müssen wir hier noch festhalten. Er ist wirklich zu der Messe gegangen mit dem Vorsatz, klauen zu wollen. Also, ich habe es nicht geschafft, ich habe die Bücher vorher geschenkt gekriegt. Das muss man hier nochmal gesagt haben. Ja, im Grunde wünschen wir euch was und melden uns dann so schnell wie es geht wieder, damit ihr wisst, was hier abgeht. Und ja, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder so habt, dann schreibt das. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das auch. Wir antworten drauf. Ja, ansonsten machen wir uns ein schönes Studentenleben. Wir hoffen, ihr euch auch. Und wir sagen mal tschüss. Micha, viele Küsse nach Hause. Okay, das muss ja noch kommen. Tschüss. Christian. Ja, alles Gute nach Hause. Ne? Tschüss.